Erster Gott sprach zu Jehu über König Baesa. Zweiter Gott sagte, ich habe dich groß gemacht. Aber du tust Böses wie Jerobeam. Du bringst mein Volk zur Sünde. Dritter, deshalb bestrafe ich dich und deine Familie. Ich lösche euch alle aus. Vierter, wer in der Stadt stirbt, den fressen Hunde. Wer draußen stirbt, den fressen Vögel. Fünfter, andere Taten von Baesa stehen im Buch der Könige von Israel. Sechster, Baesa starb und wurde in Tirza begraben. Sein Sohn Ela wurde König. Siebter, Gott sprach durch Jehu gegen Baesa. Baesa tat Böses und machte Gott wütend. Achte, Ela wurde im 26. Jahr von Esa König. Er regierte 2 Jahre in Tirza. Neuntes, sein Diener Simri plante Böses gegen ihn. Ela war betrunken in einem Haus. Zehnter, Simri kam und tötete Ela. Das war im 27. Jahr von Esa. Simri wurde König. Elfter, Simri tötete sofort die ganze Familie von Baesa. Er ließ keinen Mann am Leben. Er tötete auch alle Freunde. Zwölfter, so löschte Simri die Familie von Baesa aus. Gott hatte das vorher gesagt. 13. Baesa und Ela taten viele Sünden. Sie dienten falschen Göttern. Das machte Gott wütend. 14. Andere Taten von Ela stehen im Buch der Könige von Israel. 15. Simri wurde König im 27. Jahr von Esa. Er regierte nur 7 Tage. 16. Das Herr hörte von Simris Tat. Die Soldaten machten Omri zum König. 17. Omri und das Herr belagerten die Stadt Tirza. 18. Simri sah die Gefahr. Er verbrannte den Palast und starb im Feuer. 19. Er starb wegen seiner Sünden. Er tat Böses wie Jerobeam. 20. Andere Taten von Simri stehen im Buch der Könige von Israel. 21. Das Volk war geteilt. Die eine Hälfte wollte Tibni. Die andere Hälfte wollte Omri. 22. Die Leute von Omri waren stärker. Tibni starb und Omri wurde König. 23. Omri wurde im 31. Jahr von Esa König. Er regierte 12 Jahre. 24. Er kaufte den Berg Samaria. Er baute dort eine Stadt und nannte sie Samaria. 25. Omri tat Böses vor Gott. Er war schlimmer als alle Könige vor ihm. 26. Er lebte wie Jerobeam. Er brachte das Volk zu falschen Göttern. 27. Andere Taten von Omri stehen im Buch der Könige von Israel. 28. Omri starb und wurde in Samaria begraben. Sein Sohn Ahab wurde König. 29. Ahab wurde im 38. Jahr von Esa König. Er regierte 22 Jahre. 30. Ahab tat viel Böses vor Gott. Er war schlimmer als alle anderen. 31. Er heiratete Isabel. Er diente dem Gott Baal und betete ihn an. 32. Er baute einen Altar für Baal in Samaria. 33. Ahab machte Gott sehr wütend. Er tat mehr Böses als alle Könige vorher. 34. Hiel baute Jericho wieder auf. Seine Söhne starben dabei. Gott hatte das vorher gesagt.